übrigens unsere Waschmaschine. Können die ja auch aus Stopp stellen, ne? Ich hatte das Gefühl, ich hatte die Hoffnung, dass es vielleicht demnächst aufhört zu schleudern. Ja, die beruhigt sich jetzt gleich wieder ein bisschen und dann. Ich kann aber auch eben einfach auf Stopp drücken. Who cares? Eine vielstimmige Personalversammlung der Sorgetragenden. Ein Hörspiel von Swoosh Lieu und Katharina Speckmann. Die nächsten 50 Minuten sind ein Auftrag. Auftraggeberinnen sind die Sorgetragenden. Ihre Aufgabe war es, ihre Masken sichtbar zu machen. Du kannst sie vor dir sehen. Unsere Aufgabe ist, den Auftrag hörbar zu machen. Deine Aufgabe ist, hinter die Maske zu hören. Deine Vorstellung leiht den Stimmen ihren Körper und legt sie auf ein bestimmtes Sein fest, das so ihre Maske ist. Sie wird bemerkbar als die Weise, in der sich eine Stimme in deiner Vorstellung zu einem Körper formt. Sie ist der dir nicht zugängliche Aspekt, der die Sorgetragenden ausmacht. Dein Auftrag ist der Zweifel, der sich zwischen Stimme und Körper einnistet. Als Hörende betrittst du den Raum der Verantwortung. Dein Zuhören ist die Artikulation von Sorge um den anderen. Der Auftrag ist ausgesprochen. Also ich bin verantwortliche Pflegefachkraft. Ich bin Lehrerin. Ich bin Leiterin. Ich bin Erzieherin. Und den Angehörigen und den Kollegen gegenüber wenig Zuhörerin. Und bin auch Teamchefin. Ich würde sagen, ganz klar. Ich bin Superheldin. Ich bin Seelsorgerin. Ah, mir fällt noch was ein. Familientherapeutin. Widerständlerin. Ich bin Köchin. Ich bin nicht die Kreativköchin. Das heißt, ich Platz zu schaffen. Koche, wie ich will, sondern Sachen, die so nicht vorgesehen sind. Ich bin ganz System. Häufig einfach eine Hand oder ich bin das Auge von ich oft der Frau. Also ich mache das, was die Stimme sie der Mutter. Möchte. Das heißt, ich bin meistens also ich bin die Stimme von der Frau. Mutter, ich bin Bodyguard, Teilhabeassistentin, ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin, Security. Ich bin Mediatorin, ich bin sensibilisiert für ich bin voll berufstätig. Freiheit, das bin ich nur halt so ein Blick hast, wie kommst du mit der Frau überhaupt irgendwo hin? Manchmal bin ich die Stimme der Putzfrau. Ich bin sowas wie ein Springer oder was bin ich noch? Im Musical, die B. Ich bin die queere Aktivistin. Besetzung. Also den Notfall. Ich bin am Arbeitsplatz bin ich lesbisch. Ich bin Stellvertreterin. Ich bin Studentin. Ich bin ein bisschen Lehrerin. Ein bisschen große Schwester. Ich bin voll berufstätig. Ich habe keine Nanny. Ich habe keine Putzfrau. Und absolut stille und unsichtbare Beobachterin. Ich bin Freundin. Was bin ich noch? Was bin ich noch? Was bin ich noch? Was bin ich noch? Was bin ich noch? Was bin ich noch? Was bin ich noch? Der Auftrag? Sich vorstellen. Also, ich bin 1,76 Meter groß. 75 vielleicht auch nur, also 1,75 Meter groß, habe grau-blonde, lange Haare, bin schlank, habe blaue Augen. Das akustische Bild unserer Stimme impliziert stets auch ein Bild von uns selbst. Mein Name ist Billy, ich bin 48 Jahre alt, arbeite seit 12 Jahren auf einem betreuten Spielplatz, betreue dort Kinder im Krippenalter unter freiem Himmel. Stimmt gar nicht. Ich hab grüne Augen und Gott, auf was reduziert man sich denn? Stopp. Der in diesem Moment hörbare Körper dieser Frau ist keine Verdopplung des visuell gegebenen Körpers. Er ist schlicht ihr zweiter Körper. Dieser akustisch erlebbare Körper ist genauso ihr Körper wie der Körper, den gerade niemand sieht. Ich bin Tanja, ich bin 45 Jahre alt. Ich arbeite fest angestellt bei einer Frau mit mehrfachen Behinderungen und bin ihre persönliche Assistentin. Also ich bin Tanja, ich bin ca. 1,80 groß. Ich habe kurze graue Haare, trage Brille. Ungefähr so. Groß und schlank, so ungefähr. Nicht dünn. Oh. Stell dir vor, deine Stimme ist eine Maske. So wie alles eine Maske sein kann, das deinen Körper ausmacht. Diese Maske kannst du selbst nie wie andere sehen, nie wie andere hören. Diese Maske verhüllt dich nicht, sie stellt dich dar. Du kannst diese Maske verändern, sie vorsichtig bemalen oder sie mit groben Fingern packen und in eine neue Form ziehen, aber abnehmen kannst du sie nicht. Sie bietet dir soziale Identität. Okay. Ich entscheide, wann ich hier was sage. Oder wann ich hier nichts sage. Ich entscheide, was ich wie sagen will. Die Personalversammlung wäre an der Position A, Akteurinnen anzusiedeln. Der Auftrag an der Position B, Maske. Und C, das wärest dann du. Ich bin Camilla, ich bin 32 Jahre alt und ich bin Teilhabeassistentin für einen Jungen an einer Förderschule mit Schwerpunkt Hören und Kommunikation. Entschuldigung. Ich bin Lorette, ich bin 39 Jahre alt. Ich arbeite seit 9 Jahren in einer großen Notaufnahme, ich bin 39 Jahre alt. Ich arbeite seit 9 Jahren in einer großen Notaufnahme eines Krankenhauses. Ich bin weiß, ich bin able-bodied, ich bin kräftig im Sinne von stark. Ich habe braune Haare, die sind meistens so zum Knubbel zusammengebunden. Also ich könnte mir vorstellen, dass die mich ähnlich beschreiben würden. Ob jetzt blond oder nicht so blond, weiß ich nicht. Ich bin Daniela Hoffmann. Und ich bin Synchronsprecherin, also eigentlich bin ich Schauspielerin. Also ich bin Claudia, ich arbeite hauptsächlich als Synchronschauspielerin, also eigentlich alles, was mit Sprechen zu tun hat. Ich bin 47 Jahre alt, habe 2 Kinder. Eigentlich kann ich nur laufen und sprechen, was anderes kann ich gar nicht. Das hört sich jetzt sehr wenig an, aber es ist eigentlich gar nicht mal so wenig, wenn man drüber nachdenkt. Aber ich meine, das ist der Punkt, wo es am ehesten irgendwie so auseinandergeht, ne? Wo man irgendwie einen Körper sieht und dann fängt er oder die an zu sprechen und es ist so, hä? Stell dir mal vor, deine Stimme ist eine Maske. Sie wirkt auf alle, die bereit sind, dich zu hören. Okay, boah, ich bin ungefähr 1,68 groß, hab immer wechselnde Haarlängen, sowas wie, ich weiß nicht, brünett, braun, blonde Haare, trag meistens eine Brille. That's it. Behind the makeup we find no truth, but true makeup. Okay, ich bin Birte, ich bin 33, ich bin Schauspielerin und ich habe blonde bis dunkelblonde Haare, kurz. Also mittellang, eher kurz und ja. Ich heiße Franziska Kleinert, ich bin Schauspielerin und ich habe meine Mutter zu Hause begleitet in ihren letzten Lebensjahren und habe ihr beigestanden. Ich entscheide, wann ich hier was sage. oder wann ich hier nichts sage. Ich entscheide, was ich wie sagen will. Ha. Stopp. Repräsentation bedeutet im epistemologischen Sinn Vorstellung, auf ästhetischer Ebene Darstellung und in akustischer Hinsicht... Das kommt drauf an, mit wem ich spreche. Also ich habe ja ziemlich viele unterschiedliche Richtungen oder Adressaten. Ich habe einen Schüler, ich habe eine Klassenlehrerin, ich habe eine Mutter, ich habe Kollegen und die alle sind irgendwie wichtig, damit es funktioniert, der Alltag. Aber ich meine, das ist der Punkt, wo es am ehesten so auseinandergeht, ne? Wo man irgendwie einen Körper sieht und dann fängt der oder die an zu sprechen und das ist so, hä? Das ist ja interessant. Also, da kommt also eine Sache, so die mich wirklich viel beschäftigt, ist diese Ansage. Ja, also so von wegen so wahrscheinlich so, die Arbeit, die du machst, das könnte ich ja nicht. Das ist aber eine gute Arbeit. Und ich finde, oder so das ist wirklich so ein Punkt, wo ich denke, da gibt es viele Sachen an der Arbeit, die ich mache, ohne, dass die eigentlich auch eine Vorstellung haben, was ekelhaft du machst. Finde oder körperlich abstoßend finde oder ist halt das so Gefühl habe, am liebsten mit die Nase zu kommt, halten und dass ich da aber diesen Kommentar von, das könnte ich nicht, wirklich eine Unverschämtheit genau wissen, finde, sondern eigentlich, würde und du sie wenn musst, überhaupt, dann Bedanken dafür angemessen fände. Oder machen? Aber ein Einsehen, okay, es gibt Dinge, die müssen getan werden und da muss man auch keine wertenden Kommentare zu abgeben, sondern das einfach zur Kenntnis nehmen und damit umgehen. Es gibt dann diese Stimme und dann wird halt geguckt, was triggert diese Stimme für eine Imagination von Körper. Und so wird dann sozusagen auch besetzt. Ja. Es gibt ja auch einfach die Leute, die krass anders sprechen, als man sich vorstellt, dass sie aussehen. Es gibt meinen Körper und den Körper, den ich verkörpern soll, den der Figur. Und dann gibt es halt den Körper, den sich die Zuhörerin dann vorstellt. Und diese drei Körper sind alles meine. Der reale Körper wäre an der Position A, Akteurin anzusiedeln. Der imaginäre Körper an der Position B, Maske. Und C, das wärst dann du. Durch die Öffnung meiner Maske schaue ich hinaus in die Welt. Hört man das? Hört man, dass mein Geschlecht eine Maske ist? Ich will entscheiden, wie meine Maske aussieht. Hört man, wie viele Schichten Farbe auf meiner Maske sind? Hört man das? Wer welche Maske trägt? Wer welche Maske tragen kann? Wer welche Maske tragen darf, ist eine politische Frage. Ich bin Personen, der Name einer Frau, der Name eines Mannes, der Name einer Frau, ihre Verlobte, später ihre Frau. Drei Frauennamen, alleinerziehend. Ein Männername. Voll berufstätig, gesellschaftlich als Ernährer markiert, Ehemann der zweiten Frau. Ich bin ein Beruf, Familienstatus, manchmal Alter. Ich bin ein Name, eine Benennung. Ein Name, weiblich identifiziert, Freundin der ersten. Der Name einer Mutter, Verlobte der zweiten Frau, später Kollegin der ersten. Ein Chor. Vier Sprecherinnen. Die Rolle der klassischen Mutter. Die einzige Frau auf dem Podium. Die Frau unter Männern. Die Frau ohne Geschlecht. Die Stimme des iPhones. Ein Mädchen. Eine Alte. In Klammern alle Rollen die gleiche Schauspielerin. Sie versammeln sich. Ähnlich wie andere rituelle gesellschaftliche Inszenierungen erfordert auch das Drama der Geschlechtsidentität eine wiederholte Darbietung. Also es gibt meinen Körper und dann gibt es den Körper, den ich verkörpern soll, den der Rolle Sorgearbeiterin. Und dann gibt es halt den, den sich das Gegenüber vorstellt. Und die Körper sind dann alles meine. Der Auftrag singen. Wenn man zum Beispiel weinende Kinder auf dem Arm hat oder bei sich auf dem Schoß, dann setze ich die Stimme ein, indem ich sehr tief ehe, was Murmeliges mach, weil das dann direkt in den anderen Körper übergeht. Das beruhigt so. Aber für mich ist ein bisschen tatsächlich, Singen ist ein bisschen wie Schweigen. Weil dann macht man eben was und während dieser Zeit kann man nicht angesprochen werden. Weil man singt ja. Und das hat schon so was anderes als Sprechen. Und deswegen würde ich das fast sogar auch Sprechen-Schweigen nennen. Sprechen-Schweigen gleich Singen. Also, wenn ich die Maske mütterliche Frau aufsetze, dann fange ich auch an, mich als mütterliche Frau wahrzunehmen. Das ist diese Ambivalenz, dass die Maske auch immer was mit dir macht. Dass es eigentlich nie nur eine Fassade ist. Das heißt, die Rolle in der Gesellschaft, das ist ja auch irgendwie unsere Identität. Das ist nicht was, was noch dazukommt zu irgendeinem echten Ich oder sowas. Genau wie der Beruf halt nicht abzukoppeln ist. Es gibt ja nicht zwei verschiedene Menschen, privat und Beruf, sondern irgendwie ist das schon verbunden. Gleichzeitig gerade in so einem Krankenhausbetrieb, der läuft 24/7, da bin ich als einzelne Person total irrelevant. Und es sagt auch nicht das Krankenhaus mir guten Tag, wenn ich zur Arbeit komme, sondern wenn ich Glück habe, dann die netten Kollegen. Aber diese Wichtigkeit, dass die Person, die ich bin, mit den Eigenschaften, die ich mitbringe, genau diese Tätigkeit ausübt, das geht halt verloren. Und das wird auch in keinem anderen gesellschaftlichen Bereich abgedeckt. Wann sagt dir das Krankenhaus mal guten Tag? Es war beim Sprechen dieses Satzes, dass ich verstand, dass ich meine Maske nur bedingt hintergehen kann. Die einen formen meine Maske mit ihren Blicken. Die anderen formen meine Maske mit ihren Worten. Mit ihrer Vorstellung von mir hinterlassen sie Kerben auf ihr, wie Spuren im Sand. Diese Spuren verflüchtigen sich nicht mit dieser Einsicht. Aber sie gehören zu mir. Hörst du das? Hörst du, wie ich die Spuren auf meiner Maske im Licht schillern lasse? Hörst du meine Stimme deine Wahrnehmung einfärben? Ja, kann schon sein. Ich bin aber eigentlich immer versucht, so einen ganz freundlichen Ton, auch wenn es mal schwierige Themen gibt, anzufassen. Hörst du die vielen Körper, die alles meine sind, durch die Öffnung meines Mundes in die Welt spazieren? Ein paar Runden drehen und dann am Abend verformt und erschöpft zu mir zurückkehren? Also ich kann ja nicht immer die gleiche Laune und Lustigkeit auf der Maske tragen. Wenn du Klienten hast, ja, dann musst du am nächsten Tag genauso empathisch und nett sein wie sonst auch. Ich krieg das selber auch leider überhaupt nicht mit und es wundert mich wirklich, dass sie es mitkriegt. Es wundert mich wirklich, dass sie es mitkriegt. Glaube ihr irgendwie, weil sie es auch immer so an so Punkten sagt, wo es von der Stimmung her sehr gut sein könnte, dass ich in dem Moment halt so genervt. Wie nennt man das? Genervt. Stöhner. Wie nennt man das? Stöhner? Nee, wie ist es? Am besten noch Augenrollen dabei. Am besten noch Augenrollen dabei. Das hört man dann, das Augenrollen sozusagen. Hört man, dass ich Dinge, die mich eigentlich total nerven, positiv formuliere, um den Schüler zu motivieren? Aber also wenn ich jetzt zu jemandem sagen würde, das und das ist total die Katastrophe. Wäre ich wahrscheinlich selber auch nur noch halb so enthusiastisch, was zu verändern. Die Nervenbelastung wäre an der Position A, Akteurin anzusiedeln, der Stimmgebrauch an der Position B, Maske, und C, das wäre dann Jochen. Der Auftrag? Ansprechen. Du sitzt an einem niedrigen Tisch, auf einem niedrigen Stuhl, beide glatt in heller Buchenoptik. Um dich herum liegen Spielsachen. Im Regal hinten links stehen bunte Bücher aus dicker Pappe. Auf dem Tisch vor dir steht eine Flasche Mineralwasser und viele bunte Becher aus Plastik. Es ist laut! Jochen sitzt dort ganz hinten auf dem Boden und streitet sich mit einem anderen Kind. Und um die beiden Streithähne auseinanderzubringen, ohne hingehen zu müssen, rufst du... Jochen! Jochen! Jochen! Keine Ahnung, sagen wir, jemand in der Klasse heißt... Jochen! Jochen, Jochen, und dann ruft man so, man Jochen. Will, dass irgendjemand was anders macht. Jochen. Und das Einzige, was man tut, ist irgendwie sagen so, Jochen. So. Und Jochen. Man weiß, wenn ich so angesprochen würde, ich würde sofort alle Abwehrmechanismen und Jochen. Kontra-Armeen aufstellen, die ich zur Verfügung habe. Aber das ist irgendwie so ein Situationsding. Und das nervt mich unheimlich, wenn ich das bei... Leuten, bei Lehrern oder anderen Kollegen oder Erziehern oder so mitbekomme, dass auf so eine Art und Weise gedacht wird, man erreicht irgendwas. Und es frustriert mich wahnsinnig, wenn ich das an mir selber merke. Jochen! Der Raum ist ziemlich hell, aber nicht so richtig angenehm hell, sondern eher ein bisschen Neonlicht hell. Es ist ziemlich laut. An den langen Tischen wird mit Geschirr geklappert. Viele ältere Leute sitzen an Stühlen oder in Rollstühlen, an Tischen und essen. Ganz hinten rechts sitzt Jochen, auch im Rollstuhl, mit einem grauen Pullover. Du möchtest ihn darauf hinweisen, dass er schon wieder vergessen hat, seine Tabletten vor dem Essen einzunehmen. Du kannst ihn nicht antippen oder dich zu ihm runterbeugen, weil du jeweils zwei schwere Kaffeekannen links und rechts in den Händen hältst. Du stehst direkt vor ihm und rufst... Jochen! Jochen! Jochen! Also es gibt dann ja noch diese Situation, wenn ich ins Wartezimmer gehe, um jemanden aufzurufen, dass ich den Jochen Geschlechtsidentität zuschreibe, Jochen, indem ich sie Frau oder Mann rufe. Oder eben auch, dass ich manchmal gar nicht weiß, was sind die denn eigentlich oder wie spreche ich den Namen aus. Mensch, Jochen. Eine Option wäre, vielleicht Nummern zu vergeben, aber das ist auch absurd. Wer will als Nummer gerufen werden und was mache ich da? Aber im Endeffekt schaffe ich damit eine Situation, wo ich Dinge sage oder Menschen auf eine Art und Weise anspreche, die mir gar nicht sympathisch ist. Wer dich anspricht, ist eine politische Frage. Ähnlich wie andere rituelle gesellschaftliche Inszenierungen erfordert auch das Drama der Sorgearbeit eine wiederholte Darbietung. Ich entscheide, wann ich hier was sage oder wann ich hier nichts sage. Ich entscheide, was ich wie sagen will. Und weil ich vielleicht pflegebedürftig bin, heißt das nicht, dass ich das nicht entscheiden kann. Auch wenn ich vielleicht kognitiv nicht mehr kann, ist es trotzdem mein Recht. Und wenn ich nackig über den Wohnbereich laufen will, weil das halt gerade meinem emotionalen Zustand entspricht, dann ist das halt auch so. Du kannst halt deine Maske nicht abnehmen. Du kannst ja auch nicht einfach so mittendrin die Sendung verlassen. Irgendwer muss den Job ja machen. Stopp! Repräsentation bedeutet im epistemologischen Sinn Vorstellung. Auf ästhetischer Ebene Darstellung. Und in akustischer Hinsicht Visualisierung. Stopp, stimmt gar nicht. Niemand von uns kann hier irgendwen sehen. Der Auftrag: nicht sehen können. Die Stimme wäre an der Position A, Akteurin, anzusiedeln. Die Zunge an der Position B, Werkzeug. Und C, das wäre der Hamster. Da sind American Style Cookies mit Schokostücken. Und so feines Mandelgebäck, wie man es bei langweiligen Sitzungen auf dem Tisch hat. Waffelröllchen? Eine gemischte Packung mit Waffelröllchen und anderen Keksen? Vanillespritzkuchen und das gleiche nochmal mit Kokos. Kokosspritz. Ja, das steht da echt. Waffelblättchen mit Milchschokolade, Waffelblättchen mit Vollmilchschokolade, Waffelblättchen mit Zartbitterschokolade, schokolierte Waffelröllchen, Gebäckstange, Käsestängel. Und dann natürlich Butter. Ist dann ja, das sind die ganz normalen Käse. Stimme umso wichtiger. Stimme als Werkzeug ist wichtig, dass du halt viel visualisieren musst. Im Alltag ganz viel visualisieren musst. Was sie nicht sieht, musst du für sie sehen und ihr sozusagen erklären. Also kann man einfach mal sozusagen machen. Man kann mal einfach in Aldi reingehen und fängt einfach an, sich zu überlegen, man hat jetzt jemanden, eine nicht sehende Person neben einem und wird einfach jetzt das ganze Sortiment einfach mal so zu erklären. Was jetzt rechts kommt, was so links kommt. Und dann sagt die eine Person so, oh ja, das interessiert mich. Und dann musst du sozusagen die Kekssortimente und dann musst du die ganzen Kekse und dann bla bla. Also so, ich bin danach einfach, also nach einfach so einem Aldi-Besuch zum Beispiel, wenn sie es mal richtig wissen wollte und so richtige Einführung haben wollte, dann bin ich halt totgelabert. Knusperwaffeln, so Waffelblättchen, Hamster im Mund oder so. Hafercookies, so Öko-Welche, wieder Käsestangen. Und noch andere Käsestangen, diesmal mit Salz, Baklava, Waffelmischung, Patty-Nussecken, Haselnuss-Cookies, Zirkus-Clownies, was ist das? Da sind Smarties drauf, steht. Lecker und lustig. Willst du die? Stopp. Hört man das? Hört man, wie mein Mund sich anfühlt? Hört man, dass ein riesiger Hamster zwischen meinen Lippen steckt? Ich öffne den Mund, soweit ich kann. Aber er steckt fest. Stopp! Waffelröllchen mit Zartbitterschokolade. Die sind aber teurer als die anderen. Ein Hamster im Mund. Dinkelplätzchen. Feinstes Gebäck mit Zitronencreme. Da ist ja gar kein Bild drauf, wie die Kekse aussehen. Kokostörtchen, noch eine Waffelmischung, Schokobuttergebäck, Muffins, Schokomuffins, nimm doch die. Hört man, dass der Hamster zappelt und seine kleinen Krallen in meine Zunge gräbt? Ich presse meinen ganzen Atem gegen den Hamster, aber er steckt fest. Wer sich die Mühe macht zu sprechen, ist eine politische Frage. Der Auftrag? Sich sorgen. Sich sorgen. Mit dem Körper kommunizieren. Kontakt aufnehmen. Sich gleichzeitig zurückhalten. Weil wegen des Autismus der Körperkontakt anders wahrgenommen wird. Wenn andere Kommunikationskanäle versagen, sich bemerkbar machen. Austauschen. Kontakt aufnehmen. Ich bin an dir dran, falls du schwach wirst. Ich bin da. Runter. Gehen auf Kinderhöhe. Das viele Heben und Drehen, das ist für ganz viele ganz schwierig. Aber wenn du dir vorstellst, du hast einen Sack mit 80 Kilo Kartoffeln und legst den in ein Bett und versuchst, den von da auf deine Couch zu transportieren. Das akustische Bild unseres Körpers impliziert stets auch ein Bild von uns selbst. Ganz nah bei dir, an der Wange oder am Ohr. Es ist schon wichtig, wie sich was anfühlt. Wirklich dieses supermüde Sein, körperlich erschöpft sein Auch tatsächlich so ein Abrauschen vom Zucker, also mega hungrig sein. Nach Hause kommen und als allererstes mich mit Essen vollschlagen wollen, weil ich gerade 8 Stunden schwer körperlich gearbeitet habe. Keine Zeit für eine Pause hatte. Also an und aus. Also die Ohren müsste ich an und aus. Und die Augen müsste ich auch mal abschalten. Dieses total erschlagen von der Arbeit nach Hause zu kommen und zu wissen, das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist, mich wieder so weit zu regenerieren, dass ich zur nächsten Schicht wieder funktioniere. Können Sie mir helfen, das Oberteil hochzuziehen? Das akustische Bild unserer Stimme impliziert stets auch ein Bild von uns selbst. Es geht nicht, Sie müssen das Kind abholen. Es ist sehr krank. Es geht nicht, Sie müssen das Kind abholen. Es ist sehr krank. Error. Ich kann meine Arbeit nicht verweigern. Keiner hätte eingekauft. Keiner hätte die Wäsche gewaschen. Keiner hätte das Radio angemacht. Error. Ich kann meine Arbeit nicht verweigern. Also an... Okay. Wie geht das jetzt weiter? Wer macht das jetzt? Und aus. Aus. Und aus. Also die Ohren müsste ich an und aus. Und die Augen müsste ich auch mal. Die Rolle der Frau wäre bei der Position A, Care-Arbeiterin, anzusiedeln. Die Rolle der Stimme bei der Position B, Maske. Und C, das wärest dann du. Also ich weiß jetzt nicht, ob so junge Leute wie ihr jetzt, also ob ihr damit zufrieden sein würdet, aber das macht diesen Job Mutter, finde ich, deswegen nicht schlechter. Also an und aus. Auch mit wenig Schlaf. An und aus. Immer eine optimale Energie. Die Familien und die Kinder, die Familien und wir spüren zunehmend den Druck, dem Familien ausgesetzt sind, die einfach nicht so oft fehlen wollen, die Angst haben um ihre Jobs. Und das merkst du auch an den Kindern, die, obwohl sie noch krank sind, wieder gebracht werden. Wir müssen wirklich sehr häufig anrufen und sagen, es geht nicht. Sie müssen das Kind abholen. Es ist Error. Error ist bei der Position A, Akteurin anzusiedeln. Error bei Position B, Maske und C. Das wärest dann du. Dieser Streik ist nicht möglich, ohne dass in dem Moment einfach Leute sterben. So. Pause. Danke. Also auch das ist eine lustige Frage, weil Pause wirklich bei uns ein extrem umstrittenes Thema ist, beziehungsweise eigentlich regelmäßig nicht genommen werden kann, weil erwartet wird, dass im Notfallbereich permanent eine Maximalversorgung stattfindet und wir so geplant sind, dass eigentlich nicht funktioniert, dass jemand weggeht. Aber faktisch kann ich eher an den Fingern abzählen, wann ich in den letzten Jahren mal eine Pause hatte im Dienst. Ja, ich nehme gern Kaffee. Mit Milch, bitte. Danke. Danke. Ich gehe ins Büro und mache die Tür zu. Das ist aber oft sehr uneffektiv. Pausenraum hatten wir mal, den gibt's aber nicht mehr. Beziehungsweise der wird als Lager genutzt. Ich könnte auch so tun, als würde ich eine rauchen gehen. Das ist mir jetzt aber auch zu stressig. Ich weiß nicht, wie lang die Pause ist. Ich weiß erst nach der Stunde, dass ich jetzt eigentlich eine Stunde Pause hatte. Dieses auf Abruf sein, das macht was mit dir. Okay. Mach mal weiter. Der Auftrag: in die Zukunft hören. NDR. Der Tag. Hamburg. Wir berichten heute in einer Sondersendung von den Jubiläumsfeierlichkeiten der Care-Revolution. Aus diesem Anlass senden wir Meinungsbilder von Akteurinnen. Ich kann heute noch kaum beschreiben, was damals los war, weil all diese Menschen aus dem ganzen Land zusammengekommen sind und man hat diese Ströme auf den Straßen und die Stimmung, die war unglaublich und diese ganze Wut, die sich gelöst hat und die dazu geführt hat, dass wir jetzt zusammen sein können, um endlich ein anderes Leben zu beginnen. Der Hauptunterschied zu damals, würde ich sagen, ist eigentlich, dass die Leute keine Angst mehr haben. Also damals war es eben so, da hast du Angst gehabt, dass du deinen Job verlierst, dass du deine Stimme verlierst, dass deine Zweierbeziehung in die Brüche geht. Du hast Angst gehabt, dass du aus der Wohnung fliegst. Du hast halt Angst gehabt. Alles Sachen, die wir nicht mehr haben. Ich erinnere mich, 2019, glaube ich, war das, da haben wir mal so eine Arbeitsmarktstudie gehabt. Da wurde ja sehr deutlich, dass vor allem Frauen mit ausländischem Pass aufgrund dieser Rassismen in der Struktur kaum eine Chance haben oder beispielsweise ihr Abschluss anerkannt wird. Ich meine, das ist ja heute kaum noch Thema. Aber das hat auch was damit zu tun, dass die Care Revolution damit auch zu einem Abbau von struktureller Diskriminierung, von Rassismus und Sexismus beigetragen hat. Das hängt alles zusammen. Vor 2017 muss das richtig krass gewesen sein. Da gab es nur zwei Geschlechter, Mann und Frau. Und ich habe gehört, dass man zwischen denen sich nicht mal entscheiden konnte. Also, du hattest, glaube ich, den Zwang, Mann oder Frau zu sein. Ja, es wurde dir vorgegeben. Und so musstest du dich dann noch verhalten. Und wenn man dann so ein bisschen anders war, dann war man, glaube ich, schnell so Diskriminierung ausgesetzt oder so. Kann das sein? So waren zum Beispiel Arbeiten, die sich mehr auf Sorge von Menschen gerichtet haben, mehr auf Reproduktion, also eher im Privaten organisiert waren, und Arbeiten, die sich mehr auf Sachen bezogen haben, radikal voneinander getrennt. Und nicht nur voneinander getrennt, sondern man hat auch versucht, unterschiedliche Menschen heranzuzüchten, die für diese unterschiedlichen Tätigkeiten dann zuständig sein sollten, denen man auch unterschiedliche Charaktereigenschaften, Stimmen und Körperlichkeiten zugewiesen hat, so dass die ganze Gesellschaft gewissermaßen in zwei Teile gespalten war. Geschlechter wurde das genannt. Etwas, was wir ja kaum noch verstehen können und an das wir uns auch, ehrlich gesagt, sehr, sehr ungern erinnern. Ja, mittlerweile ist der Standard gemeinschaftliches Wohnen, also solidarische Konzepte, die alle Generationen, alle Altersklassen zusammenbringen. Alle Menschen unterschiedlicher Herkünfte sich gemeinsam das Leben, nicht nur den Wohnraum, sondern das Leben teilen, aufeinander Acht geben. Gemeinschaft praktizieren. Die Revolution wäre an der Position A, Utopie, anzusiedeln. Die Hindernisse an der Position B, Patriarchat. Und C, das wärest dann du. Der Auftrag, Markierungen erkennen. Die Frage ist, ob man die Maske, die einem zugeteilt wurde, auch trägt. Also, dass du, beispielsweise als Assistenznehmerin denkst, ich würde gerne eine Frau haben, die bei mir arbeitet, weil ich habe keine Ahnung, dass die... Weil die Wohnung sieht dann einfach besser aus, diese ganzen Sachen, die man dann scheinbar als Frau in dieser Gesellschaft sich erarbeitet. Das sind natürlich alles Sachen, die dich natürlich in diesem Bereich auszeichnen. Und genau das sind, was gefragt wird. Die dann, genau das ist, was halt sozusagen gefragt wird. Nur ist es halt, es wird gefragt, diese Skills auf der anderen Seite. Wird es nicht genug honoriert? Wird es nicht von der Bezahlung her genug honoriert? Also klar, man könnte auf jeden Fall erstmal bei der Bezahlung anfangen. Stopp! Das akustische Bild unserer Stimme impliziert stets auch ein Bild von uns selbst. Ich glaube, das Ausschlaggebende ist nicht unbedingt die Art und Weise, wie ich die Stimme einsetze, sondern die Art und Weise, wie ich kommuniziere. Und da gibt's viele Situationen, in denen ich sozusagen typisch weiblich agiere, weil das so soziale Interaktionen sind. Vor allen Dingen auch noch mit Frauen, in denen ich automatisch in so ein Muster falle, wo man, ja, besonders auf das Gegenüber eingeht. Besonders verständnisvoll ist. Besonders empathisch. Besonders sozusagen potenzielle Konflikte vermeidend. Besonders hilfsbereit. Das sind, glaube ich, so typisch weibliche Verhaltensmuster. Letzten Endes so Rücksicht auf die anderen nehmen. Sich selbst hinten anstellen. Und dann immer natürlich die Frage aufkommt, wie, was für Identitäten entfalten die und inwiefern kann oder will ich ein Vorbild dafür sein und mit welchen Erfahrungen oder mit welchem Horizont greifen die auf meine Identität zu? Also wie werde ich von denen kategorisiert, adressiert, stigmatisiert vielleicht auch und umgekehrt, genau. Fürsorge wäre an der Position A, Zuschreibung, anzusiedeln. Liebe an der Position B, Wunschvorstellung. Und C, das wärest dann du. Tatsächlich so weibliche Rollenbilder, Rollenmuster. Also ich denke oft, dass meine Tätigkeit was sehr Mütterliches hat. Oder so gesehen werden könnte. Natürlich habe ich ja irgendwie auch einen Anteil daran, wie ich das genau mache. Aber an und für sich die Art und Weise, wie man irgendwie immer versucht, an alles zu denken, ist, glaube ich, was sehr familiäres. Die Souveränität der Darstellung ist die Beherrschung der Rolle und des Textes. You're born naked and the rest is drag. Wann ist man bereit wirklich zuzuhören? Behind the makeup we find no truth, but true makeup. Ich habe so Erfahrungen damit gesammelt, dass Menschen denken, dass ich ein Typ bin, dass ich ein Mann bin. Und wenn ich dann irgendwas sage im Alltag, dann die Leute irritiert sind und das dann nochmal richtig stellen. Also davon gehe ich nicht aus, sondern es ist sozusagen meine Erfahrung in der Umwelt, dass ich anscheinend eine Stimme habe, die dann nicht mehr zu ihrem Bild passt, wo sie mich gerade als Mensch, als Typen gesehen haben, als Mann gesehen haben. Durch die Abkoppelung der Stimme vom Körper transportiert der Körper nicht mehr das Wesen des Subjekts nach außen und es gibt so keine Identität der Rede mehr. Repräsentation bedeutet in akustischer Hinsicht Entscheidung. Und ansonsten gibt es, also ich glaube, ja, so eine Dienst nach Vorschrift Art zu arbeiten. Und das merken ja auch vor allem wieder die Patienten und Patientinnen als erstes, dass du eben kurz angebunden bist. Oder, also ich glaube, das ist sowas, das relativ automatisch auch passiert. Je schlechter auch die Arbeitsbedingungen werden, dass die Leute, die da arbeiten eben einfach alle merken lassen, wie schlecht gelaunt sie sind, wie wenig gerne sie das tun, was sie da tun, dass sie formal höflich bleiben, aber eben keinen Funken extra. Da reingeben. Hört man, wie ich die Finger fest zusammenpresse und vor meine Maske halte, damit der Sand nicht hindurchrieselt? Hört man, wie vorsichtig ich spreche, damit nicht noch mehr Risse entstehen? Unter der Oberfläche wachsen die feinen Sandkörner zu Geröll. Ich presse die Hände auf die Maske, damit sie nicht auseinanderplatzt. Dieser Streik ist nicht möglich, ohne dass in dem Moment einfach Leute sterben. Wann die Lawine ins Rollen gerät, ist eine politische Frage. Der Auftrag. Verstärkung. Mike, check! Mike, check! Oder, ja, ist die Frage, fordert man mehr Geld? Oder schreit man den Leuten ins Gesicht? Schreit man den Leuten ins Gesicht! Dass sie mal von ihrem scheiß Ego-Film abkommen sollen und sich mal kümmern sollen? Kümmert euch! Kümmert euch! Kein Bock, jemanden anzuschreien. Ich finde halt dieses Unfassbare, finde ich wirklich, mit dem Vergleich, wenn du dir überlegst, dass du ein Büro hast mit ganz vielen Abteilungen und mit ganz vielen Computern und dann hast du einen Computeradministrator, meistens Mann, und du dir überlegst, wie viel kriegt diese Person, weil die sich um die Computer kümmert, und du hast dann eine Pflegekraft, die sich um mehrere Menschen kümmert. Und fragst halt, wie viel kriegt sie? Also die Arbeit am Menschen, eine viel verantwortungsvollere Arbeit, als, wie gesagt, mit Computern zu arbeiten. Computer zu. Care-Arbeit am Computer, dass der halt läuft. Oh, Windows 10. Hoffentlich klappt das. Oh, Windows 10. Hoffentlich klappt das. Oh, Windows 10. Oh, Windows 10. Oh, Windows 10. Oh, Windows 10. Ich denke dann eher, ja, keine Ahnung, Türen knallen, angefangen bis hin zu mich irgendwo hinsetzen und nicht mehr weggehen oder keine Ahnung, aber so andere körperliche Ausflip-Werkzeuge. Ja. Ich würde ins Parlament gehen, wenn die gerade so eine Sitzung haben, und ich würde der Regierung sagen, sag mal, geht's noch? Sag mal, geht's noch! Dieses ganze System, das kann nur so existieren. Es kann nur laufen, weil die meiste Sorgearbeit die Frauen machen. Und wenn ihr jetzt nicht was ändert, dann streiken wir alle. Und wenn ihr jetzt nicht was ändert, dann streiken wir alle. Da kann ich mich auch unartikuliert brüllend auf den Platz stellen. Meine Wut darüber in die Luft schreien. Der Auftrag. Sich versammeln. Die Zuhörerin. Nur weil ich alt und krank bin, darf ich ja eigentlich noch selbst entscheiden, was ich essen will. Oder die Superheldin. Wenn ich nackig über den Wohnbereich laufen will, weil das halt auch gerade meinem emotionalen Zustand entspricht, dann ist das halt auch so. Die Rolle der Erzieherin. Nee, es geht nicht. Sie müssen das Kind abholen. Es ist sehr krank. Die B-Besetzung. Also was macht ihr, damit euch die Arbeit so viel Spaß bringt, dass ihr am Ende über das, was sie einem abverlangt, absolut im Plus steht? Die Freundin. Vielleicht so die Frage. Was war für dich so der schwerste Moment? Ja, was war eine schwere Entscheidung, die du treffen musstest? Die Sprecherin. Du musst sie ja nicht nur für dich treffen, sondern auch für den anderen, um den du dich kümmerst. Die queere Aktivistin. Wohin dann mit dem ganzen Wissen, was wir alle über uns völlig wildfremde Leute gesammelt haben? Die alleinerziehende Mutter. Also geht es darum, die Uniform wieder auszuziehen und alles zu vergessen. Die stille und unsichtbare Beobachterin. Also ich würde auf jeden Fall so zunächst einmal eine große Verneigung machen vor allen, die nicht nur sowieso Privatcare tragen oder pflegen und Sorge tragen, sondern auch noch beruflich. Ich glaube, das ist ein wahnsinnig anstrengender Job. Chapeau vor jedem, der sowas beruflich auch macht. Die Widerständlerin. Was ist eigentlich das Gute daran, dass so kickt, dass trotz der Scheißbezahlung die Arbeit gemacht wird? Die Personalversammlung wäre an der Position A, Akteurinnen anzusiedeln, die Superheldinnen an der Position B, Maske. Und C, das wärest dann du vor der Lautsprecherin. Oh. Mm. Oh. Mm. Oh. Oh. Oh. Oh. Meine Hände pressen sich auf meine Maske und versuchen, die vielen einzelnen Teile zusammenzuhalten. Sie verschieben sich und rutschen mir durch die Finger. Ich versuche, die Vielstimmigkeit in meinem Mund zu sammeln, zusammenzubinden und durch die kleine Öffnung meines Mundes nach außen zu schieben. Ich öffne ihn vorsichtig aus Angst, dass mir etwas verloren geht. Doch ich kann mich nicht entscheiden, was ich auswählen soll. Die Stimmen sind zu groß für meinen Mund. Die Masken sind zu viele für mein Gesicht. Durch den Druck meiner Hände zerbröseln die Teile meiner Maske zu Sand und rinnen mir durch die Finger. Ich schaue hinab in meine Hände, in denen sich meine Vielstimmigkeit verliert. Als ich den Blick hebe, erwarte ich, eine Leere zu sehen. Doch da sitzt du, vor der Lautsprecherin. Deine Vorstellung von mir zieht sanft ihre Spuren in mein Sein. Du öffnest deine Ohren und lässt meine Stimme hinein. In diesem Augenblick zieht sich der Sand aus meinen Händen zurück in die Maske. Von selbst fügen sich die Teile zusammen, rasten ein und glätten ihre Kanten. Ich blicke zurück und meine Stimme bahnt sich den Weg über meine Zunge durch dein Ohr hinein in dein Sehen. Mein Auftrag ist die Verantwortung für dein Zuhören. Unser gemeinsamer Auftrag ist, die Stimme zu erheben. Der Auftrag ist ausgesprochen. Who cares? Eine vielstimmige Personalversammlung der Sorgetragenden. Ein Hörspiel von Swoosh Lieu und Katharina Speckmann. Care-Arbeiterin: Tanja Kemper, Lorette Rasch, Camilla Vetters und Billy Wernicke. Sprecherin: Claudia Urbschat-Minges, Daniela Hoffmann, Franziska Kleinert, Birte Schnüing und Susanne Daubner. Weitere Sorgetragende: Bini Adamczak, Simone Dede Aivi, Franziska Haug, Linda Kagerbauer, Anna Kellermann, Esther Schietinger, Konstanze Schmidt, Francis Funk, Narges Gassalaoui, Ida Kellermann, Annika Pichler, Nadja Kwani, Emel Schattner, Johanna Castell, Verena Katz, Annika Marquardt, Stavula Panagiotaki, Friederike Schmidt-Collinet, Bernhard Siebert und Lani Tronduc. Komposition: Katharina Pelosi. Technische Realisation: Manuel Gloschewski und Sebastian Ohm. Regieassistenz: Eva Soloch. Regie und Text: Katharina Pelosi, Katharina Speckmann und Rosa Wernicke. Dramaturgie: Michael Becker. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks in Kooperation mit dem Deutschlandradio 2018.